Jackpot. Wer nichts sagt, der nichts gewinnt. Ich bin ja nicht gegen private Ergänzung. Immer vernünftig. Aber man darf die private Ergänzung nicht auf dem Buckel der Rentenversicherung ausführen. Mit anderen Worten, mithilfe der privaten Ergänzung die Rentenversicherung ramponieren und dann anschließend die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, dass die Rente sinkt. Ja, das habt ihr doch gewusst. Ist doch Ziel der Übung. Willkommen beim Jackpot. Willkommen Norbert Blüm. Hallo, Herr Blüm. Hallo, ich grüße Sie. Ich grüße Sie auch. Herr Blüm, ich habe ein paar Fragen an Sie und die erste ist mir fast unangenehm, aber ich kann Sie da nicht entlassen. Und zwar werden Sie ja oft mit dem Satz zitiert, den Sie damals gesagt haben, die Rente ist sicher. Können Sie das noch hören oder nervt Sie das inzwischen? Nein, das nervt mich nicht, weil wenn es Not tut, ich das auch 10.000 Mal wiederhole. Auch für Schwerhörige wiederhole ich es und vor allen Dingen auch für Leute, die kein Gedächtnis oder ein schwaches Gedächtnis haben. Denn über 100 Jahre Rentenversicherung, immer wurde die Rente gezahlt. Im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg, in der Währungsreform, in der Inflation. Das kann man von der Konkurrenz der Privatversicherung nicht sagen. Deren Weg ist mit Sterbekreuzen nicht gehaltene Versprechen flankiert. Und wer es noch gar nicht kapiert hat, der soll sich mal erinnern an die Finanzkrise 2008. Was hat auf der Welt gewackelt? Das Umlagesystem Rente, wie wir es haben, oder das Kapitaldeckungssystem, wie es Allianz und andere Privatversicherte haben? Die Privatversicherung ist ins Schwimmen gekommen. In Chile ist sie zusammengebrochen. Lehman Brothers haben viele Rentner ihre Altersvorsorge durch den Kamin rauschen sehen, das alles ist der Rentenversicherung nie passiert. Und dass über den Satz so gelästert wird, hämisch gesprochen wird, man, so naiv bin ich auch nicht, das gilt nicht Blüm, das gilt die Rentenversicherung, soll matisch gemacht werden, schlecht geredet werden, damit das Geld in der Kasse der Privatversicherung klingelt. Das ist alles Werbung für Riester-Rente. Und die Bild-Zeitung mit Allianz war ja damals in einer Aktionsgemeinschaft, einer seltsamen. Ich weiß, von was ich rede. Die Vertreter von Allianz haben damals gesagt bekommen, es beginnt jetzt eine Anzeigekampagne für unsere Rente, die redaktionell begleitet wird. Wenn Sie das im Klartext hören wollen, dann heißt es, wes Brot ich esse, das Lied singt die Redaktion. Und das halte ich für einen Skandal. Bevor wir über Blüm reden, reden wir mal über Diekmann und Blüm und Allianz. Dann sprechen wir doch mal über die private Altersvorsorge. Fangen wir mal mit der Riester-Rente an. Ja. Die gilt ja jetzt im Allgemeinen eigentlich als gescheitert, außer bei der Bundesregierung, die sich dieser Einsicht ja noch versperrt. Ja. Hatten Sie oder haben Sie das Gefühl, dass die Riester-Rente überhaupt je Chancen hatte, ein Erfolg zu werden? Hätte sie ein Erfolg werden können? Nein, private Vorsorge, wenn sie die Rentenversicherung ergänzt. Mhm. Die Riester-Rente ist allerdings keine Ersetzung, ist keine Ergänzung, sondern ein Teilersatz. Ja, das war ja auch von Anfang an eigentlich so kommuniziert, ne? Ja, und darin liegt ja der Fehler. Ich meine, auch wenn es von Anfang an so konzipiert war, dann ist es von Anfang an ein Fehler. Nämlich, dass die Riester-Rente das Rentenniveau sinkt, also auch für diejenigen, die gar keine Riester-Rente erhalten. Und das ist ein relativ origineller Gedanke. Die Schwächeren zahlen eine Rechnung für Leistungen, die Stärkere bekommen. Also seit Bismarck ist niemand auf die Idee gekommen. Auf die Idee sind nur die Erfinder der Riester-Rente gekommen. Okay, also eine höhere gesetzliche Rente verbunden mit der Riester-Rente als Option wäre für Sie schon in Ordnung. Von jeher war und bin ich der Meinung, dass die Altersversorgung auf drei Säulen ruht, der gesetzlichen, der betrieblichen, wo es geht, und der privaten. Aber die Basis muss eine ausreichende gesetzliche Rente sein, von der man leben kann. Und wer ein Leben lang gearbeitet hat und Beiträge gezahlt hat, der muss eine höhere Rente bekommen als der, der das nicht getan hat und gleich zum Sozialamt gegangen ist. Wenn die Rente zu guter Letzt so hoch ist wie die Sozialleistungen der Fürsorge, ja, warum soll da einer arbeiten? Da geht doch gleich zu Hartz IV. Sie haben grad... Das ist eine Verachtung der Arbeit, die in dieser Rentenpolitik liegt. Das ist eine Beleidigung der Arbeitnehmer. Sie haben gerade die vor meiner Tür arbeiten gerade schwer, es ist heiß, Kanalarbeiter in der Hitze. Warum sollen die arbeiten, wenn sie auch ohne Arbeit die gleiche Rente bekommen, als da unten zu schaffen? Ich meine, das muss sich doch lohnen, dass sie sich anstrengen. Warum sollen sie sich sonst alle anstrengen? Sie haben gerade die Betriebsrente schon mal angedeutet als die dritte Säule neben der privaten und der gesetzlichen. Jetzt ist ja die Betriebsrente, wie nennt sich das, Betriebsrentenstärkungsgesetz oder irgendwie so, also wieder mal ein schönes Wort. Das halte ich für eine große Mogelpackung. Richtig, das wäre jetzt das auch meine Frage. Das ist ja eine Betriebsrente, da wird Beiträge gezahlt, aber der die Betriebsrente abschließt, der weiß gar nicht, was am Schluss rauskommt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, viele Arbeitnehmer, das kann die Verlust auf der Rentenversicherung schon allein deshalb nicht egalisieren oder kompensieren, weil ja gar nicht alle Arbeitnehmer eine Betriebsrente haben. In der Betriebsrente haben in der Regel die Arbeitnehmer aus den Großbetrieben von Siemens, Opel, VW, Banken, aber die Putzfrau hat keine Betriebsrente. Die prekär Beschäftigten, die eigentlich die Kandidaten der Altersarmut sind, da haben selten hat da jemand eine Betriebsrente. Das ist der zweite Einwand. Der dritte ist auch gewichtig. Den schaut man auf den ersten Blick nicht. Die Beiträge zur Betriebsrente werden ja dem Lohn entnommen. Also Teile des Lohnes werden umgewandelt zu einem Beitrag für die Betriebsrente. Diese Umwandlung ist Steuer- und sozialabgabenfrei, das macht die Attraktion aus. Sozialabgabenfrei heißt allerdings, dass der Rentenversicherung damit Einnahmen entzogen werden. Dadurch sinkt die Rente, auch bei denen, die gar keine Betriebsrente haben. Dasselbe Muster wie bei Riester. Es zahlen die Schwächeren diese Art von Reform. Denn die Betriebsrente entzieht der Rentenversicherung für den Teil des Lohnes, der für die Betriebsrente eingesetzt wird, entzieht die Betriebsrente der Rentenversicherung Einnahmen. Ja, zudem für die keine Betriebsrente haben. Ja, zudem ja die Steuer- und die Sozialabgabe. Also elementare Verstöße gegen die einfachen Gesetze der Solidarität und der Gerechtigkeit. Zumal ja die Steuerfreiheit und die Sozialabgabefreiheit nicht für die Auszahlungsphase gilt, ne? Ja, das ist allerdings nicht nur hier so, sondern die Renten werden besteuert mit hohen Freibeträgen allgemein, ja. Okay. Jetzt ist die durchschnittliche Lebenserwartung ja nicht in allen sozialen Schichten gleichmäßig gestiegen. Ist da ein einheitliches Renteneintrittsalter noch sozialverträglich? Ja, ich wüsste nicht, wie wir uns anders organisieren. So wollen Sie dieses Lebensalter an Einkommen mit dem Einkommensfähigen koppeln oder... Das kann man selten. Wie wollen Sie das machen? Ich sage nur, ja, wenn man eine ausreichend hohe Rente hat, können wir auch, hat der Einzelne auch die Chance, möglicherweise früher aus dem Erwerbsleben auszuscheiden und die Rente länger zu genießen. Dazu muss er allerdings eine ausreichende Grundlage haben, denn früher ausscheiden heißt ja Abschläge. Wenn die Rente niedrig ist, kann ich gar keine Abschläge leisten. Also das Problem ist, wenn wir das Rentenalter freigeben und der eigenen Entscheidung des Arbeitnehmers überlassen, dann muss das Rentenniveau so hoch sein, dass man sich es auch faktisch real leisten kann, 3 Jahre früher mit dem Erwerbsleben Schluss zu machen. Okay. Könnte man die gesetzliche Rente zusätzlich stärken, wenn wirklich alle, also auch Selbstständige, Beamte und weitere Berufsgruppen einzahlen würden? Was halten Sie davon? Ja, ich glaube schon, dass aus Gerechtigkeitsgründen viele Selbstständige geradezu Anspruch haben auf eine ordentliche Alterssicherung, die für sie nicht gewährleistet ist. Denn was ist eigentlich mit diesen Scheinselbstständigen? Die sind abhängiger wie manche Arbeitnehmer und Gefährte wie manche Arbeitnehmer nennen sich allerdings Selbstständige. Was die Beamten anbelangt, dann weiß ich, dass es sehr populär ist, sie einzubeziehen. Es ist nur für den Praktiker etwas schwerer zu organisieren, vor allen Dingen für den Staat kaum zu bezahlen. Denn wenn Sie die Beamten einbeziehen, die Rentenversicherung, müssen Sie ja den Beamten, die jetzt schon in Rente sind, weiter ihre Pension zahlen. Die können Sie ja nicht streichen. Und die können auch nicht verlangen, dass die Rentenversicherung die bezahlt. Die hat ja keine Rente. Haben ja keine Rentenbeiträge bezahlt. Also für alle, die jetzt schon in Beamtenpension sind, wird weitergezahlt. Und für die Jungen, wenn die jetzt eine eigene Rente, ja auch für diejenigen, die noch nicht in der Alterspension sind, aber schon erwerbstätig waren, für die Zeit, in der sie schon Beamte waren und keine Rentenbeiträge bezahlt haben, müssen sie auch weiter bezahlen. Sie können ihnen das Leute ja nicht vorenthalten. Nur für die zukünftigen Jahre können sie die denn in die Rentenversicherung nehmen. Das hieß allerdings, wenn die dann Beitrag bezahlen und überall einbezahlen, dann würde deren Lohn um 20% gekürzt. Kennen Sie einen Berufsstand? Journalisten, Bischöfe, Professoren, Experten, der einen Lohn über Nacht eine Lohneinbuße um 20% hinnimmt. Also müsste der Staat den Lohn um 20% erhöhen, damit nur wieder Neutralität hergestellt ist. Die schleswig-holsteinische SPD-Regierung hat mal versucht, die Beamtenversorgung umzustellen in Rentenversicherung. Die hat es ganz schnell aufgegeben, weil sie festgestellt hat, dass kaum zu bezahlen ist. Außerdem will ich mal sagen, es ist ja nicht so, dass die beide Beamten nur Staatssekretäre werden. Ich sehe jedenfalls als Praktiker, sage ich, es bringt der Rentenversicherung nichts, denn wenn wir die Beamten einbeziehen, beziehen wir ja nicht nur Beitragszahler ein, wir beziehen dann auch anschließend Rentner ein. Auch die Einbeziehung der Selbstständigen, die ich, wie ich gesagt habe, aus Gerechtigkeitsgründen bevorzuge. Strukturell bringen die für die Rentenversicherung nichts, denn mit den Beitragszahlern kommen auch Rentner. Das ist wie vorher. Wie steht es mit der Beitragsbemessungsgrenze? Finden Sie die fair? Müssen die erhöht oder abgeschafft werden? Ja, wenn man sie abschafft, dann muss man auch aus verfassungsrechtlichen Gründen dann auch für die erhöhten, jenseits der jetzigen Beitragsgrenzen liegenden Einkommen auch die entsprechenden Renten zahlen. Also für einen Millionär, ich weiß nicht, wie hoch dann die Monatsrente für einen Millionär ist, das wird ja wohl niemand für richtig halten. Nun machen das die Schweizer auch so. Die nehmen von allen Beiträgen, kappen allerdings die Rentenhöhen. Das kann ja in der Schweiz ganz dienlich sein. Bei uns geht es auch wiederum aus berechtigten verfassungsrechtlichen Gründen nicht, weil das dann ja gar kein Beitrag mehr ist. Das ist eine Steuer. Ein Beitrag löst gleichgewichtige Gegenleistungen aus. Der Gesetzgeber kann mit dem Beitrag nicht machen, was er will. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, dass mit der Beitragsleistung ein eigentumsähnlicher Anspruch entsteht. Wenn die Rentenversicherung mal mehr Beiträge nimmt, als er auszahlen würde, wäre das eine Enteignung. Und ich bin für die Beitragsbezogenheit, weil es ja auch ein Moment Sicherheit ist, während jede Steuerfinanzierung, und die macht die Rentenversicherung abhängig vom Staatsetat, von den jährlichen Verteilungskämpfen um den Haushalt. Also die Beitragsbemessungsgrenze kappt ja nicht nur die Beiträge, sondern auch die Renten. Es bekommt ja eine höhere Rente als einem Beitrag entspricht, der bis zur Beitragsbemessungsgrenze gezahlt wird. Wer das nicht will, der muss dann Millionären, ich weiß nicht, eine Monatsrente von 20.000 Euro aus der Rentenkasse bezahlen oder sowas, je nachdem, was er da bezahle. Sie sehen, wie unwirklich dieser Vorschlag ist. Ja. Häufig wird auch gesprochen über das Grundeinkommen oder bedingungslose Grundeinkommen. Ja, das wird ja sogar von Arbeitgebern gefordert. Sehen Sie das als eine Chance? Das ist auch wieder sehr populär. Halte ich auch für elementar ungerecht. Zunächst wird ja gesagt, also alle bekommen ein bedingungsloses Grundeinkommen. Darauf antworte ich also auch die Millionäre, die gar kein Grundeinkommen brauchen. Ja, wenn es bedingungslos ist, ja. Habt ihr zu viel Geld? dass er denen Geld gibt, die es gar nicht brauchen. Mhm. Dann wird gesagt, ja, wir sparen ja, indem die Alterssozialstaatsleistungen eingeschränkt wird und dann Grundeinkommen gezahlt wird. Also zahlen diese Umstellung die jetzigen Sozialversicherten, denn die bisher nicht in der Sozialversicherung waren, aber ein Grundeinkommen bekommen, die können ja bei der Sozialversicherung keine Einsparungen leisten, denn wo du nichts ist, kannst du auch nichts leisten. Drittens finde ich, widerspricht es meinen elementaren Gerechtigkeitsgefühlen, ohne zu fragen, was denn an Vorleistungen da ist, allen das Gleiche zu geben. Ich war vor zwei Jahren auf der Ost-West-Durchfahrt in der Arktis. Da habe ich Eskimo-Siedlungen besucht, die vom kanadischen Staat da eingerichtet wurden. Mhm. Mit dem guten Argument für Bildung für alle und Krankenhaus für alle. Das sind Siedlungen mit bedingungslosem Grundeinkommen. Die bekommen alle, die werden da alle vom Staat ernährt. Etwas Traurigeres als diese Siedlungen habe ich in meinem Leben nicht gesehen. Die pure Langeweile. Und deshalb glaube ich, dass Arbeit und Anstrengung auch zu unserem Leben gehören und dass das auch belohnt werden muss und freilich niemand bei uns verhungern darf. Das Existenzminimum muss gesichert werden. Aber wer arbeitet, muss mehr haben als der, der nicht arbeitet. Hm. Sie vertraten damals in Ihrer aktiven Zeit in der Union ja den Arbeitnehmerflügel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wieso scheint es einen solchen Flügel heute in der Union gar nicht mehr zu geben? Zumindest nehme ich ihn nicht wahr. Ist die Union überhaupt noch eine Volkspartei? Okay. Denn es hat der CDU, es hat den Arbeitnehmern gut getan, dass in der CDU große Diskussionen zwischen Wirtschaftsrat und Sozialausschüsse stattfanden. Damit ein Teil der Sozialkonflikt der Gesellschaft in der CDU ausgetragen wurde. Die CDU hat dazu eine Entlastungsfunktion gehabt. Und ich weiß schon, dass wir nicht immer Sieger waren. Aber wir waren das Salz in der Suppe. Hm. Und Salz brauchst du. Jede Suppe. Wenn Sie heute nochmal junger Mensch wären und einer politischen Partei beitreten wollten, wäre die heutige Union für Sie noch eine Option, aus kämpferischen Gründen vielleicht? Ja, ich wäre immer noch eine Option, weil die Alternativen sind nicht verlockend. Die FDP war nie meine Partei. Die Grünen sind eher eine bürgerliche Partei, die aus dem Nest gefallenen Söhne des Bürgertums rächen sich jetzt am Establishment. Das war der Grundimpuls, der inzwischen verflüchtigt ist. Hm. Bei der SPD sehe ich ein Erlahmen von Vitalität, einen gerade so Erschöpfungszustand. Ich meine, dass die SPD der Erfinder von Hartz IV und Riester-Rente ist, ist eine schwere Verletzung der Seele eines sozialdemokratischen Arbeiters. Und über die AfD brauche ich nicht zu reden. Das sind Leute von gestern, aus dem 19. Jahrhundert, die aus unserer Geschichte nichts gelernt haben. Ich hoffe, die zerlegen sich selber, sind ja gerade dabei. Die Linke haben Sie noch vergessen. Die Linke habe ich noch vergessen. Gut, das ist in jedem, da finde ich, die haben eine wichtige Funktion, als Stachel im Fleisch, aber meine Partei ist es auch nicht. Ich bin kein Marxist, ich bin kein Sozialist, ich bin ein Christlich-Sozialer. Herr Blüm, herzlichen Dank für das Gespräch. Jo, ebenso, Dankeschön.